Geld und bin hier ohne Grund. Werfe mein Geld in den gierigen Schlund. Was soll ich tun? Ich probiere es mit Kunst. Ich nehme die Stadt und lackiere sie bunt. Sie locken mit Geld und sie kriegen uns rum. Träume und Ziele, sie liegen am Grund. Sind schon lange tot wie Tiere im Mund. Wir fallen und sagen, hier ist ihr liebes Rund. Was ihr von uns wollt, ist zu spiele und stumpf. Der Chor der Vernunft ist schon wieder verstummt. Wir resignieren und probieren, es wird rum. Stürzen am Ab und genießen den Sumpf. Jetzt oder nie, so lang sind wir nicht mehr jung. Vielleicht ist das Kind schon zu tief in den Brunnen gefallen. Vielleicht ist das Kind schon zu tief in den Brunnen gefallen. Doch ich suche und finde die Wege daraus. Ich geb nicht auf, ich geb nicht auf. Scheiß auf den Staat. Start. This is Trap Music. Spring. Scheiß. Hey, hey, hey, hey, hey. Drauf. Wir sind schon alle mit dem Boot. Mach mal eine Fliege.